geh an diesem einen Punkt rein in deinen Kopf und grab die reinsten Edelsteine raus aus dem Gesocks. Frag mich nicht, was mir bleibt, ich pack alles in die Songs. Es hat alles Blut gekostet, nur die Nikes waren umsonst. Kinder, sag mir, warum glaubt ihr den Idioten? Die Autos sind gemietet und die Hälfte von der Scheiße nur gelogen. Ich zerschneid mein tiefstes Inneres und teile es in den Strophen. Jede Zeile zieht nach oben, glaub mir. Manchmal muss man die Egos wie Gläser am Boden zerbrechen. Und Hype lässt ein gerne vergessen, woher man kommt. Und anstatt was zu reißen, reißen sie lieber ihr Maul auf. Doch sind die Ersten, die schweigen, wenn einen keiner mehr staubt. Sie wollten was bewegen, doch haben nichts getan. So viele waren am Reden, doch so wenige waren da. Die Welt auf meinen Schultern, ein Herz aus Stahlbeton. Sie kriegen uns nicht runter, egal wer kommt, egal wer kommt. Hey, egal wer kommt, egal wer kommt, egal wer kommt. Egal wer kommt, egal wer kommt, egal wer kommt. Damals waren sie schlau, als ich broke war. Gaben Ratschläge wie ein Opa. Dachten, ich bleib ewig in dem Dreck. Heute wollen sie Backstage, wenn ich Shows hab. Scheiß auf eure Mutter, wenn's drauf ankommt. Keiner von euch hat meinen Rücken, wenn's drauf ankommt. Ihr wisst alle, was passiert, wenn der Kreis sich schließt. Kontra K und Bau, Japper, Cuts und Flying Knees. Sie wollten was bewegen, doch haben nichts getan. So viele waren am Reden, doch so wenige waren da. Die Welt auf meinen Schultern, ein Herz aus Stahlbeton. Sie kriegen uns nicht runter, egal wer kommt, egal wer kommt. Hey, egal wer kommt, egal wer kommt, egal wer kommt. Egal wer kommt, egal wer kommt. Egal wer kommt. Viele Schlangen im Pass, zu wenige noch Royal. Zu viel Schnaps in meinem Kass, zu wenige Stunden Schlaf. Gibt zu viel von dem bisschen, das ich hab. Denn das, was mich nicht umbringt, das härtet mich nur ab. Das ist alles, was ich hab. Das ist alles, was ich hab. Das ist alles, was ich hab. Sie wollten was bewegen, doch haben nichts getan. So viele waren am Reden, doch so wenige waren da. Die Welt auf meinen Schultern, ein Herz aus Stahlbeton. Sie kriegen uns nicht runter, egal wer kommt, egal wer kommt.